Herzlich willkommen zum Apfelklatsch, der Podcast für Geeks mit dem Hang zum angebissenen Apfel. Viel Spaß! Ja, und jetzt sagt er nichts. Nein, ich habe auf dich gewartet, Tobi. Du machst sonst immer die Begrüßung, also bitte ja, schön. Ja, heute ist ja nicht nochmal alle Tage sozusagen. Ja, das ist klar. Gut, wir sind heute in einer Sonderaufgabe, hätte ich schon gesagt, Sonderausgabe bei der Night of the Pods zu Gast. Und ja, das ist sozusagen die zweite Folge unserer Retro-Edition, wie unsere Mac-Geschichte, gehen wir heute nochmal durch. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe gesagt, dass wir heute das fortführen wollen. Und ich denke, das ist heute auch der richtige Platz dazu, dass wir das zu Ende bringen. Wir müssen es ja zu Ende bringen, weil das soll ja heute die letzte Ausgabe der Night of the Pods sein. Und hoffen wir mal, dass das nicht der Fall ist, dass wir nochmal ein paar Retro-Folgen aufnehmen können. Ja, zur Not müssen wir es dann außerhalb machen. Ja, gut, okay. Zur Not. Auch noch, ja, zur Not. Wir hätten auch immer noch die Domain retroklatsch.de. Also die hätten wir auch noch. Ja, ja, da ist aber noch nichts passiert. Noch nicht viel, nein. Genau. Gut, und du hast gesagt, hier sind die Macs ausgegangen. Wir sind die Macs ausgegangen, genau. Mhm. Das letzte Mal hatten wir ja noch über den Mac Mini, oder hatte ich den Mac Mini und das MacBook Air von meiner Frau noch angesprochen. Und das ist, ja, bei mir das Ende. Ja, das ist schlecht. Ich habe mir das ein paar, aufgehoben. In der letzten Folge sind wir im Jahre 1900, warte mal, ich muss gucken, wir sind immer noch in den 90ern. Ich bin da im Jahr 1998 stehen geblieben. Und 98 hatte ich, wie gesagt, dann den nächsten Power Macintosh bekommen. Das war der Power Macintosh 7500. Und der hatte eine Besonderheit, die für die frühe Zeit oder die späten 90er schon revolutionär waren. Das Ding hatte eine AV-Einheit. Das bedeutete, das Ding hatte zwei Shinch-Buchsen und man konnte Ein- und Ausgabe von Stereo-Tönen ermöglichen. Das heißt, das Ding war optimal, um das an die Stereoanlage anzuschließen oder sogar um damit ein bisschen mehr in die Musikproduktion einzusteigen. Und für die späten 90er war das schon ein ganz, ganz großer Schritt. Da war im PC-Markt noch nicht so viel los, was Multimedia anging. Das kam dann erst so richtig in Gang mit den Soundblaster-Geschichten, was auch immer. Das klingt bei uns ein bisschen im Hintergrund wie eine Flasche Bier. Ja, bei mir hast du dir was aufgemacht? Nee, bei mir ist nichts auf. Da muss irgendwie jemand im Kanal noch sein, der da sein Unwesen treibt. Ich nehme auch ein Fläschchen. Gut. Ich habe das versucht zu überhören. Das, ja. Sagen wir so, Podcasten mit Atmo. Ja, genau, Power Macintosh. Ist sehr interessantes Gerät gewesen, ist mir damals allerdings nie live begegnet. Ich habe den vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren durch Zufall mal noch stehen gesehen, aber das war kein Gerät, mit dem ich jemals Kontakt hatte. Ja, es sind durchweg alles Geräte gewesen, wo ich heute bedauere, dass ich sie verkauft habe. Aber man musste ja dementsprechend die alten Macs wieder in den Markt reinschmeißen, um neue Macs finanzieren zu können. War halt nicht anders möglich damals. Ja. Es gibt bei mir nur einen Mac, den ich bedauere, dass ich den mir nicht gekauft habe. Es gibt ein paar Macs, die ich wieder verkauft habe, wo ich das ja auch bedauere. Zum Beispiel das schwarze, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, das schwarze MacBook, also das erste MacBook in Schwarz damals. Da bin ich ja immer noch so ein bisschen traurig, dass ich den verkauft habe. Und ansonsten, wie gesagt, ein Gerät, was ich mir nie gekauft habe, was ich heute so ein bisschen bedauere, allerdings dann auch wieder so realistisch bin und mir dann nur zum Angucken nicht hinstellen würde. Da kommen wir dann später nochmal dazu, wenn es um die iMacs geht. Und ja, dann dürfte dir ja auch klar sein, welches ich meine. Das ist mir dann sehr klar, denke ich. Ja. Und bei mir ist es heute auch ein Gerät, da kommen wir später noch zu, was ich sehr bedauere, dass ich es nicht mehr habe, weil es immer noch ein super tolles Gerät ist. Aber gut, wir sind jetzt im Jahre 2000 angekommen. Von 98 gehen wir dann frisch ins Jahr 2000. Das Ding hatte ich, wie gesagt, 2 Jahre, den 7500er. Das war, glaube ich, damals auch ein Gerät, was ich gebraucht gekauft habe. Neu war das ja fast unmöglich zu finanzieren. Die waren ja richtig teuer zur damaligen Zeit. Sind sie ja teilweise heute auch noch. Ja, dann ging es mit dem ersten Power Mac G4 los. Da gab es dann 3 Editionen. Die haben relativ schnell Upgrades bekommen. Es fing dann an mit der ersten Version. Die hatte noch eine PCI-Grafikkarte. Da hat Apple dann aber schnell gemerkt, wir können auch besser. Die haben dann im Jahr 2000 dann auch den AGP-Port verbaut und haben dann schnell auf AGP umgerüstet und eine zweite Version rausgebracht, also ein kleines Upgrade der Modellreihe. Das ist dann, glaube ich, auch sogar innerhalb des Jahres noch passiert. Und dann gab es noch ein weiteres Upgrade, was im Jahr 2000 passiert ist. Gigabit Ethernet ist dort reingekommen und das ist wahnsinnig früh, wenn man vergleicht, wie wann die ersten PCs Gigabit Ethernet bekommen haben, dann ist das schon ein Wahnsinn, dass wir im Jahr 2000 Gigabit Ethernet gesehen haben in einem Mac. Und das war ein System, was auch sehr viel bei in Rechenzentren eingesetzt worden ist, als was gerade mit dieser Gigabit Ethernet-Einheit auch als Workstation oder auch als kleinen Serversatz missbraucht worden ist. Also man hat es sehr oft gesehen, dass da ein bisschen mit dass das Ding als Serververgewaltigung gelaufen ist, dieser G4, weil gerade diese Onboard Ethernet-Geschichte war halt dafür damalige Zeiten revolutionär. Und klassische Add-on-Karten für PCs haben damals noch richtig Geld gekostet. Da hat man noch richtig, richtig Geld auf den Tisch gelegt. Und das hatte das Ding, wie gesagt, on board. Das waren so herausragende Features bei dem G4-System. Ja. Wahrscheinlich noch mit einer 10-Gigabyte-Platte oder war es schon eine 20er? Ich weiß es nicht, da gab es ja mehrere Modellvarianten. Also der ging ja dann, glaube ich, mit 350 MHz los, G4-Prozessor. Ja. Und aufwärts in immer Schritt für Stück 400 MHz und so weiter. Das waren ja dann relativ geringe Steigerungen in dem Bereich. 450 gab es, glaube ich, und dann 500. Hattest du den Graphit oder den Quicksilver? Quicksilver war ja dann die spätere Edition. Genau. Ich hatte, glaube ich, das Modell, was damals, doch eine kleine Anekdote, der Begriff Yosemite fiel bei Apple auch schon etwas früher, weil der erste G4, der rauskam, hieß vom Codenamen oder vom Produktionsnamen Yosemite. Das haben wir heutzutage wieder gesehen bei den Betriebssystemen, aber diesen Begriff oder den Namen, den gab es schon bei Apple etwas früher. Nur so als kleine Anekdote am Rande. Ja, ich glaube, Quicksilver war auch der dann mit Nvidia sogar kam, gell? Oder gab es ja wahlweise ATI und Nvidia? Die spätere Version hat ja dann diese ATI Rage-Geschichte drin und ich glaube, Nvidia gab es wahlweise, weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Ja, die GeForce 2 oder so war das damals noch, wenn man mal guckt, heutzutage, ja. Das, also die Ausstattung, also klar, das sind ältere Geräte, aber alle heute liest sich so die technische Ausstattung schon sehr, sehr witzig. Ja. Da siehst du mal, wie weit wir mittlerweile gekommen sind. Ja. FireWire 400 und so ein Kram. Eieiei. Ja, ja. Deswegen passte ja eigentlich auch dieses Gigabit Ethernet nicht zu diesen restlichen Ausstattungsmerkmalen, weil das eigentlich eine Funktion war, die erst Jahre später bei den PCs kam oder mindestens 2 Jahre wirklich später erst etabliert im PC-Bereich aufgetaucht ist, das Ganze. Aber den G4 hat ein Bekannter von mir noch, ja. Genau, und der Quicksilver hat ja auch noch so ein paar Designmerkmale, wie zum Beispiel eine komplett verspiegelte CD- oder DVD-Schublade vorne. Das waren dann noch so ein paar Design-Features, die sich dann halt geändert haben. Die Gehäusegrundform war allerdings gleich geblieben mit den klassischen Henkeln obendran und den Standfüßen. Und den Quick-Lock, sage ich jetzt mal, oder diesen Quick-Open-Schalter, wo man das Ding einfach aufklappen konnte. Und man hatte den Salat quasi vor sich und man konnte schnell Speicher wechseln, die PCI-Karte oder AGP-Karte wechseln, Festplatten wechseln. Das waren alles noch teilweise, Anführungsstrichen, bis auf das Mainboard, halbwegs herkömmliche Komponenten, wo man ja heute von träumen kann im Apple-Bereich. Ja, und wer weiß, ob das demnächst besser wird, aber naja, da so weit sind wir ja lange nicht. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir so auf den Stand von einem G4 zurückkommen werden. Das ist bezweifle ich. Ja, G4 muss man ja auch nicht. Ja. es war schon vom modularen Aufbau her war es schon revolutionär. Ja. Und auch die Mechanik, diese Klappmechanik war sehr, sehr stabil. Das war alles wirklich sehr solide gearbeitet. Ja, also zum dran arbeiten war der eigentlich ganz nett. Ja, ja, und auch zum Transportieren mit den zwei Griffen, das war sehr massiv, also war schon schön, ja. Mhm. Gut, dann sind wir im Jahre 2001 angekommen. Mein Gott, es geht ja hier wie das Brezelbacken. Da schmeißen wir doch mal ein PowerBook G4 Titanium oder Titanium in die Runde. Das Gerät, wo ich am meisten Probleme mit hatte. Das Ding war mehr im Service als bei mir auf dem Schreibtisch. 15 Zoll, satte 400 MHz und eine ATI Rage Grafikkarte mit 8 MB. Ja, das war die pralle Leistung in ein kleines Gehäuse gepresst, aber nur Probleme mit dem Gerät. Ja, weil ich habe eigentlich immer nur, wenn Leute das Gerät hatten, immer nur Begeisterung rausgehört. Hat das Ding wirklich so Probleme gemacht? Ich hatte Probleme mit der Tastatur. Dass die Tasten... Das war, glaube ich, allerdings auch so ein Ding bei dieser ersten Titanium-Version. Ja. Genau, und das war ein Problem. Also die Tastatur haben sie, glaube ich, 4-mal ausgetauscht. Und da habe ich so ein bisschen an Apple gezweifelt. Das war das einzige Gerät von Apple, was mir wirklich extreme Kopfschmerzen bereitet hat. Bis heute. Also danach kam nichts Schlimmeres mehr. Also danach gab es immer Geräte, die mal repariert worden sind bei mir. Aber das Ding war ein Montagsgerät. Und es war ja Gott sei Dank nicht ein Serienproblem. Es war bei mir halt das Problem, bis sie es dann eingesehen haben und mir das Ding komplett ausgetauscht haben. Das war dann aber allerdings auch so spät, dass ich mir dann auch glatt den nächsten Rechner gekauft habe. Weil da hatte ich dann die Schnauze voll. Ja, wurde dann komplett getauscht und es war dann halt ein komplett neues Gerät und dann hatte ich gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Gerät zu verkaufen, weil man natürlich dann bei einem neuen Gerät auch ein bisschen einen besseren Preis bekommt, als wenn man ein gebrauchtes oder ein benutztes Gerät verkauft letztendlich. Ja, das war ein schreckliches Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, wobei ansonsten die PowerBooks waren ja wirklich tolle Geräte, ja. Ja, ja, das Titanium, oder das war beliebt. Das war nur bei mir komplett durchgefallen. Ja, ich habe jetzt nicht die Titanium-Version gemeint, sondern die Aluminium, ja. Ja, ja, ja, klar. Und das waren ja auch wirklich sehr tolle Geräte. Da hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon drüber gesprochen. Ich hatte ja mal einen 15er und auch kurz mal einen 17er. Also das waren wirklich super schicke Geräte, ja. Vor allem, wenn man da mal überlegt, was für ein Prozessor drin ist, ja, beziehungsweise welche Grafikeinheit du hast, mit über wie viel RAM man spricht und über wie viel Festplattenspeicher man spricht. Ich habe damals Videoschnitt mit meinem PowerBook gemacht. Und klar, im Vergleich zu heute, okay, aber damals war das top, ja, top, über FireWire angeschlossen, die Videokamera, und dann sogar mit einem Band damals ja noch gearbeitet. Das Ding erstmal in den Rechner rein und dann anschließend Videoschnitt. War Hammer, ja. Also hat wirklich Laune gemacht damals mit dem Gerät. Ja, damals hatte man auch nur solche Späße, dass man sich seinen iPod über FireWire anschließen konnte ja. Und das komplette Betriebssystem auf den iPod spielen konnte, es als Backup benutzen konnte, genau. An einen anderen Rechner gehen konnte und komplett dort weiterarbeiten konnte. Das war alles damals schon möglich. Das fuhr dann komplett von der Platte hoch und hatte auch eine halbwegs vernünftige Performance für damalige Verhältnisse, weil man ja halt über die FireWire-Schnittstelle gegangen ist und hat sein Mac quasi auf einer Platte dabei gehabt. Es war zwar ein Turnschuhnetzwerk, mehr oder weniger, im wahrsten Sinne des Wortes, aber das ging alles. Da konnten die PC-Kollegen damals noch von träumen, von solchen Geschichten. Einfach mal sein komplettes Image startklar auf ein iPod mitnehmen. Naja, ja. Gut. Okay. Aber FireWire war ja lange, oder ist uns ja lange erhalten geblieben, 400, 800, ja, da konntest du ja wirklich noch lange, oder es gibt noch Leute, die heute noch mit FireWire-Platten arbeiten, inwieweit das natürlich dann gerade im Vergleich zu den aktuellen USB oder auch Thunderbolt-Platten noch Spaß macht, ist eine andere Frage, aber gerade im Backup-Bereich, warum nicht, ja, wenn ein Backup über Nacht läuft, kannst du auch heute noch mit einer FireWire-Platte gut leben, ja. Ja, klar, wenn du dann noch irgendwelche alten Platten rumliegen hast, die noch funktionieren, kann man das durchaus weiter. Das ist natürlich die andere Frage, ja. Aber von der Technik her ist das. Klar, warum nicht? Ginge genau. Doch, ja. Gut, und dann sind wir auch schon im Jahre 2004, weil das Titanium habe ich von 2001 bis 2004 benutzt. Eines der wenigen Macs, die ich sehr lange benutzt habe. Also das hat trotz der vielen Probleme ist sehr lange bei mir ausgehalten. Ja, wahrscheinlich wollte ich mich nicht von trennen. Man gibt sich ja nicht sofort auf, wenn es mal schwierig wird in einer Beziehung sozusagen. Ja. Und dann ging es zu einem Rechner, den ich mir quasi wirklich vom Munde abgespart habe. Das ist einer der wenigen Macs, die ich mir in der Frühzeit neu gekauft habe, nämlich ein Power Mac G5. In der kleinsten Version, in der kleinsten Ausbaustufe. Damals konnte man das ja auch noch machen, da konnte man den RAM dann später erweitern oder auch die Platten wunderbar dazustecken. Das ist im Endeffekt das Gehäuse, was wir auch lange Zeit bei den Mac Pros gesehen haben. Also diese Gehäuseform und das Gehäusedesign, das existierte extrem lange bei Apple. Oh, der sogenannte G-Scrader, ja, wo ja genau. Immer alle sagen, bringt ihn zurück. Ja, das Gehäuse, nicht den G5, aber. Das Gehäuse und die Gehäuse werden ja heute noch in der Gebrauchtszene, auch aus dem G5-Bereich, immer noch sehr hoch gehandelt, auch wenn die Innereien im G5-Bereich nicht mehr up-to-date sind und auch nicht mehr zu gebrauchen sind, mehr oder weniger, werden die Gehäuse an sich immer noch sehr, sehr gut gehandelt, weil man halt auch das Ding noch als Hackintosh-Gehäuse benutzen kann, um da jetzt PC-Komponenten reinzuklöppeln. Weil ja auch viele Komponenten, Standardkomponenten sind Festplatten, optische Laufwerke, also die Schächte für die optischen Laufwerke, das sind ja alles Standardkomponenten bis auf das Mainboard, was halt ein spezielles Mainboard ist und jetzt nicht auf Standardbauarten setzt wie ATX oder was man da auch damals hatte, vergleichbar. Ja, das war ein schönes Gerät und da habe ich auch viel dran rumgebastelt, aufrüsttechnisch, und das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Da konnte man noch basteln und da konnte man noch aufrüsten. Zum Schluss war das Ding, glaube ich, voll bis oben hin mit Festplatten und hat dann auch richtig was gewogen, ja. Das ist natürlich auch ein großes Gerät, ja, wenn du da mal guckst, massiv und da kommt einiges an Gewicht zusammen, ja. Da konnte man schon mal gegentreten und es ist nichts passiert. Das hätte ich jetzt eher nicht gemacht. Und denjenigen, der dagegen getreten hätte, den hätte ich getreten. Ja, aber man, ich sag mal, so bildlich gesprochen konnte man das. Gut, und das Gerät hatte ich eigentlich bis von 2004 bis 2006. Und dazwischen hatte ich ein Gerät, wo ich bis heute bereue, dass ich das verkauft habe oder das damals verkaufen musste, weil es war das schönste portable Gerät, was ich eigentlich von Apple hatte. Das ist das PowerBook G4 12 Zoll gewesen. Und ein extrem kompaktes Notebook. Damals nannten die sich die PC-Geräte ja Sub-Notebooks. Und das jetzt mal so in den Kontext zu stellen, war das auch ein Sub-Notebook aus dem Hause Apple. Revolutionär klein, kompakt, gute Akkulaufzeiten. Sie hatten da sich mit Sony zusammengetan, haben damals die Akkus mit Sony zusammen entwickelt und haben da wirklich wahnsinnig viel Akku rausgeholt, trotz dass der G4-Prozessor ja nicht gerade stromsparend war. Das war ja so das größere Problem der G4-Prozessoren im Allgemeinen. Und das Ding war wirklich schick und das hat auch sehr, sehr lange bei mir durchgehalten. Und um mal eine Kerntechnologie aus dem Gerät hervorzuheben, sie hatten diese Sudden Motion Sensor in dem Gerät verbaut. Und das war ein Sensor, der Bewegungen, schnelle Bewegungen des Gerätes feststellen oder detektieren konnte. Und wenn diese Geräte, diese Bewegungen vorgenommen worden sind oder der Sensor das festgestellt hat, hat er den Schreiblesekopf in eine Parkposition gefahren, das in einer sehr schnellen Geschwindigkeit logischerweise. Und das war eine Technologie, die sich Apple halt patentieren lassen hat und wo Jahre später Intel mit ihrem ThinkPads einen riesen Fass aufgemacht hat. Da gab es auch diese Fernsehwerbung, wir lassen mal ein Gerät vom Tresen fallen oder da saß irgendwie so ein Entwickler in einer Bar oder was weiß ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber so ähnlich war die Fernsehwerbung von IBM mit den ThinkPads, dass denn diese Schocktechnologie, Anti-Schock oder wie sie das genannt hatten, auch in den Geräten waren, was Apple schon viel früher mit dem Sudden Motion Sensor verbaut hatte. Und das waren so Kerntechnologien, wie gesagt, dieser Akku von Sony und dieser Motion Sensor und dann auch die ersten Multitouch-Trackpads. Ich glaube, das war ein Ansatz von Multitouch, also so richtig komplett Multitouch war es noch nicht. Aber wir hatten halt nicht nur vertikales Scrollen, sondern auch horizontales Scrollen in den Trackpads, was heute komplett Usus ist, war damals quasi schon was ganz Neues, sage ich mal. Ja. Schönes Gerät. Sehr schönes Gerät, ja. Ich hatte ja damals auch überlegt, mir von einem 15er dann auf 12er umzusteigen, aber das war mir dann doch zu klein damals noch von der Grafikauflösung her. Ja. Und dann kam ja das MacBook, ja, und da hatte ich mich ja dann in das MacBook quasi verliebt. Mit Recht. Ja. Aber es war für damalige Verhältnisse wirklich wahnsinnig schick und kompakt und klein. Das ist der Hammer. Das gut, wenn man das heute gegenüber einem 12-Zoll MacBook legt, ist das trotzdem noch ein Riesenklotz. Mhm. Aber es war 2004, das muss man immer ja noch im Kontext sehen. Ne? Wobei, da gab es ja hausgemachte Konkurrenz. Als das iBook G4 kam, sind es ja, glaube ich, dann auch so ein bisschen, ja, da waren die Tage vom PowerBook G4 dann eigentlich auch gezählt. Beziehungsweise da sind doch viele aufs iBook G4 umgestiegen oder haben sich das gekauft anstatt das PowerBook. Das war jetzt aber nicht das Clamshell oder welches meinst du? Nee, das ist das iBook. Im Prinzip, ja, der Vorgänger vom MacBook. War das nicht noch, war das auch schon Aluminium oder war es noch Kunststoff? Das war auch das noch ist Kunststoff. Und das G4 war ja ein Aluminiumgerät, ne? Das PowerBook. Das war ja damals. Das PowerBook war, genau. Mhm. Aber wie gesagt, das iBook war ja günstiger, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Verkaufszahlen dann beim PowerBook zurückgegangen sind, wobei ich aufgrund des Aluminiums eher dahin gegriffen hätte, aber der Preis ist natürlich auch gerade im Apple-Universum, wenn man da unterwegs ist, schon ein Riesenargument. Ja, ja klar, das ist richtig. Es war damals das Erscheinungsbild, dieses Aluminiumgehäuse, dieses kompakte Design und das war schon wahnsinnig schön. Ja. Ja, das hatte ich dann auch ganze 2 Jahre, von 2004 bis 2006. Andere Leute nutzen das, bis es auseinanderfällt und der Tobi wechselt alle 2 Jahre. Damals habe ich meine Macs noch viel, viel mehr gewechselt, als ich das heute tue, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, wobei, relativierend gesagt, du hast es ja auch schon erwähnt, ja, im Wiederverkauf sind die Geräte natürlich unschlagbar gewesen, ja. Genau, und ich fand, damals hat sich auch in dem Bereich der Generationen bei Apple viel mehr getan, als es heute der Fall ist. Und da hat es auch viel mehr Spaß gemacht, die Geräte zu wechseln, weil die Technologiesprünge waren viel größer und die Erneuerungen waren viel, viel immenser, als sie heute sind. Das ist mein Empfinden. Und heute ist es fast schon ein bisschen langweilig geworden. Aber das ist auch im PC-Bereich der Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, 2006 hat der erste iMac bei mir Einzug gehalten. Das war der iMac 6.1, auch ein relativ langweiliges Produkt, war glaube ich ein 20 Zöller, noch mit Plastikrückseite, die ersten Modelle hatten und ja relativ fett, ja. Ja, hatten ja eine Kunststoffrückseite, vorne Aluminiumdesign. Das war auch ein Gerät, was mir nicht so viel Freude gemacht hat. Das Display war jetzt nicht so prickelnd, hatte ein TN-Panel drin und da hat Apple auch tief ins Klo gegriffen, was die Panel-Architektur anging, also das Display anging, war nicht so schick. Also die Blickwinkelstabilität war äußerst bescheiden. Der ging dann auch schnell wieder weg, ganze 2 Jahre. Und dann kam der iMac 8.1, 24 Zoll. Genau, bei 2006 war schon Intel, oder? Auch der 8.1er war Intel. Das ja klar, der kommt ja dann später. Der 6.1 war auch Intel, weil die ersten, ja, genau. Das war der erste Aluminium. Das war ein Core Duo oder so, ja, einer der ersten. Ja, ganz schwachbrüstiger genau. War das. Das war ja doch das Gerät, was noch auf der Hardware, also von der Gehäuse her, noch G5 war, gell? Nee, war schon vorne, der 6.1 müsste vorne schon silber gewesen sein, hinten schwarz, wenn ich mich nicht ganz irre. Ah, dann verwechsel ich den wahrscheinlich mit dem Vorgänger noch. Ja. Ah, okay. Gut. Dann kamen wir zum, ich muss jetzt ein bisschen sputen, weil wir haben schon 26. Nicht, dass ja, wir die überziehen. Zeit läuft uns schon wieder davon. Genau. Wir müssen doch noch einen dritten Teil machen. Ja, hoffen wir es mal, dass wir da noch zu kommen. Und dann kamen wir 2008 zum iMac 8.1, 24 Zoll, auch noch Plastikrückseite. Und da war das Panel etwas besser, das war wirklich sehr blickwinkelstabil etc. Das hatte eine super vernünftige Ausstattung. Hat auch eine bessere Lüftertechnologie verbaut als beim 6.1er. Also da haben sie wirklich aus den Kinderkrankheiten gelernt. Und der 8.1 war wirklich so ein schönes, solides Upgrade von Apple. Ja, um es abzuschließen, 2010 ging dann bei mir die iMac 27 Zoll Phase los. Und ab 2010 wurde es dann relativ langweilig bei mir. 27 Zoll iMacs, Mac Minis. Am laufenden Band belanglos. Die neuen Geräte kennen wir ja alle, sag ich mal. Ja, ja. Das war's. Und, genau, und um das nochmal aufzulösen, also das Gerät oder dem iMac, den ich ja so ein bisschen trauere, dass ich mir den nie gekauft habe, ist ja der G4. Mhm. Ja, also der Lampen-iMac quasi. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Generationen es war. Es war auf jeden Fall noch ein Power Mac G4 und das ist ja auch mit das Gerät, was am meisten sich Leute auch noch gebraucht gekauft haben, um sich den einfach irgendwo noch hinzustellen, weil das vom Design her natürlich schon sehr außergewöhnlich war. Du hast in deiner halbrunden Base, hast du den Rechner drin mit CD-Laufwerk und dann halt über diesen schönen Arm, der auch wirklich gut funktioniert hat, dann das Display. Also das war schon Riesenwurf damals, ja. Es ist eine Design-Ikone, dieses Gerät. Mhm. Entweder man hasst es oder man mag es. Hat polarisiert vom Design her, ganz klar. Ja, es gibt Leute, die sind so begeistert von dem Design, die haben die Innereien rausgerissen und sich einen PC da reingesteckt. Ja, ja, ja, geht. Wobei, es gibt ja auch Leute, die auf ihrem iMac heute Windows installieren. Also von daher. Ja, warum nicht? Gotteslästerung gibt es auch heutzutage noch. Das kommt immer wieder vor. Ja, so soll es sein. Oh, ich habe hier gerade wieder ein Pop-up. Gerade mal wegdrücken. Ich hoffe, die Aufnahme läuft dann noch. Oder ich bin noch zu hören. Ja, du hörst dich noch glasklar an, sage ich mal. Ja. Das kommt immer davon, wenn man so viel im Hintergrund hier noch auf hat. Ja, ja gut. Ich würde sagen, die zweite Ausgabe haben wir doch gut hinter uns bekommen. Und ich dachte schon, ich habe nichts zu erzählen. Ja, nur mehr als ich, ja. Wie gesagt, meine Geräte, ich hatte ja so viele Geräte gar nicht gehabt, weil ich sie relativ lange auch immer gehalten habe. Ja, das ist bei mir heute der Fall. Heute stehen die auch relativ lange rum und arbeite lange mit den Geräten. Wobei, da muss ich auch sagen, es ist ja so eine Philosophie bei mir auch, ja, wenn dann richtig, ja, und dann habe ich ja, ach, wie sagen die Kollegen immer, rechts unten? Ja. Genau, ich versuche ja möglichst in diese Richtung zu shoppen. Ja, es geht natürlich nicht immer, ja, weil gerade auch RAM sehr teuer sein kann, ja, bei Apple. Aber ansonsten habe ich schon immer versucht, so in diese Richtung zu kaufen und da bist du natürlich dann auch relativ lange sehr glücklich oder kannst du relativ lange sehr glücklich mit sein. Das stimmt, da hast du recht. Gut. Das waren doch schöne Schlussworte. Wir sind doch lange sehr glücklich mit unseren Apple-Produkten. Nach wie vor, ja. Mehr oder weniger. Genau. Gut, dann nochmal vielen Dank, ja, für dass man hier teilnehmen kann an die Organisatoren. Ja, da der ganzen Geschichte. Schließe ich mich an, genau. Hat wieder viel Spaß gemacht. Das hat es. Ich hoffe nicht, dass es die letzte Ausgabe oder die letzte Version von Night of the Pods war. Und ich hoffe, dass dann noch was Neues kommen wird. Ja, das muss man dann mal abwarten. Genau. Was passieren wird. Ja, ob wir nochmal eventuell eine Einladung bekommen, beziehungsweise uns irgendwo eintragen können. Weil ich muss ja noch vom Jahr 2010 zum Jahr 2017 kommen. Das sind ja noch 7 Jahre, die ich hier nochmal offenbaren muss, sozusagen. Oder 18, je nachdem. Je nachdem, genau. Okay. Das war Auto. Der Apfelklatsch. Shownotes zum aktuellen Podcast findet ihr immer auf apfelklatsch.de. Weitere Episoden des Apfelklatsch-Podcasts findet ihr immer in iTunes. Oder folgt uns auf Twitter, twitter.com/apfelklatsch. Ihr könnt natürlich auch Fan werden auf Facebook unter facebook.com/apfelklatsch. Bis demnächst. Ciao.